Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Elite, das Laberzin mit dem Zeilenne und dem Aushilfsjedi. Glück auf. Glück ab. Na, Zeidi, wo erreiche ich dich? Am Rande des Wahnsinns, da, wo du mich meistens findest. Das ist schön. Das ist ja. Wo bist du, wenn du nicht bei mir bist? Na, wie immer in der Kemenate. Nein, Quatsch. Im sogenannten dritten Zimmer. Ja. Gut. Ja. Das Witzige ist, ich muss. Wir haben ja mehrere Wohnungen besichtigt und da sagte dann die Maklerin oder der Makler jedes Mal so ein. Ja, und das hier wäre dann ein potenzielles Kinderzimmer. Also wo du halt weißt, okay, Kinder hat's nicht, gibt's nicht, wird's nicht geben. Da willst du halt auch nicht fremdschammäßig sagen, Entschuldigung, wir haben keine Kinder, wir wollen keine Kinder, wir kriegen keine Kinder, geh weg mit Kindern. Dann kannst du, also das dritte Zimmer. Ja. Ja. Ja, es ist schön. Damit haben wir schon das Thema für heute getroffen, nämlich Wörter oder Worte. Wörter oder Worte? Na, wir sprechen über Sprache. Okay, also Sprache, ein schönes Thema. Hast du eine Lieblingssprache? Ja. Nein, ich mag Deutsch. Das ist schön. Alexander Gauland gefällt das. Na, Englisch mag ich auch. Und ich kann mich da nicht so ganz entscheiden, was davon meine Lieblingssprache ist, weil beides hat so seine Eleganz und so seine Verwendbarkeit. Okay. Hast du denn eine Lieblingssprache? Grundsätzlich habe ich ein großes Herz für Latein. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingssprache ist, da müsste ich drüber nachdenken. Aber ich hatte den sehr schönen Sprachmoment, dass ich war ja, es gibt ja eine Folge, die über meinen Urlaub in den Niederlanden berichtet. Und da waren wir waren auch in einem niederländischen Kaffeehaus und wir saßen an dem einen Tisch, haben uns auf Deutsch unterhalten. Und am Nachbartisch saßen zwei junge Schweden, die haben Schwedisch gesprochen und die Kellnerin sprach Englisch. Und das war, dann gab es auch noch Menschen, die Niederländisch gesprochen haben und es war ein schönes nordisches Sprachentohuwabohu. Ich muss gerade noch mal drüber nachdenken. Wir waren ja auch in den Niederlanden letztes Jahr. Mhm. Und ich muss da wieder an dieses. In Deutschland würdest du das, was die dort serviert haben, als ja, wir haben Essen, als Speisekarte bezeichnen. Mhm. Was die dort hatten, war so eine Snackkarte, wo du halt, aber das Essen war super geil. Das war richtig gutes, anständig getoastetes Brot mit Käse und allem drum und dran und also saulecker. Mhm. Und die sagt aber beim Reinkommen so, ja, wir haben aber nichts zum Essen. Weißt du, so nichts Großes zum Essen. Wir haben dann dort bestellt, was es dort auf der Karte gab, was verspeisbar war. Und da merkst du dann auch so diesen Unterschied zwischen deutscher Küche und niederländischer Küche. Die Niederländer haben dann doch nochmal einen Anspruch an Essen. Das stimmt. Gelegentlich, die Deutschen nicht. Ja, das ist den Unterschied sieht man dann aber auch, dass ein echtes niederländisches Restaurant von den Preisen her in der Regel nochmal eine Liga über dem ist, was man in Deutschland so gewohnt ist. Ja, dafür ist wahrscheinlich die Qualität auch entsprechend besser. Ich würde diese Folge gerne in drei Teile teilen. Okay. Teil 1 Wörter, Teil 2 Worte, Teil 3 Sprache. Nein, Teil 1, ich habe einen Appell, beziehungsweise wir haben einen Appell vielleicht. Vielleicht magst du dich dem ja anschließen. Und wir können das als die Elite quasi fordern. Die Elite appelliert. Dass Menschen einfach diesen Scheiß unterlassen. Im zweiten Schritt würde ich gerne über das Jugendwort kurz sprechen. Mhm. Und im dritten Teil dann über Altes und Neues. Okay, ich bin gespannt. Und zwar nicht Testament, sondern Altes und Neues. Okay, mir begegnet es immer wieder in Online-Foren, in Diskussionen online und in der Zwischenzeit sogar in Podcasts mit gestandenen Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Das Wort heißt Kommentar. Mhm. Was für ein Artikel gehört zu Kommentar? Der. Richtig. Der Kommentar. Genau. Oder das heißt im der Kommi, wie wir jungen Pieps sagen. Genau, der Kommi. Oder eben dieser Kommi. Genau. Der oder Kommi, eben dieser Kommentar. Ja. Der Kommi, eben diesen Kommentar hätte er sich sparen können. Und ich höre es immer wieder häufiger, dass Menschen sagen, dieses Kommentar und das Kommentar. Oder das Kommi oder dieses Kommi. Und ich denke mir jedes Mal so, warum? Also warum sagt ihr das? Erklärt es mir. Ich verstehe in der Zwischenzeit, dass Menschen dieses Wie und dieses Als nicht mehr hinbekommen beim Komparativ. Okay, gut, da hat sich was zurückentwickelt. Wir hatten diesen Bastian-Sick-Moment hinter uns gelassen. Wir wissen jetzt, es gibt Menschen, da verändert sich das. Manche reden sich da mehr Dialekt raus. Bei manchen passiert das auch. Möglicherweise passiert das sogar mir. Mag sein. Vielleicht passiert es mir im ultradialektischen Moment, wo ich tatsächlich aus mir rauspolter Schwäbisch, dass ich dann mal wie und als durcheinander würfel beim Komparativ. Das mag sein. Keine Ahnung. Manchmal sage ich auch als wie, was ja im Schwäbische Gott. Und das mag sein. Aber ich verstehe nicht, warum es das Kommentar in der Zwischenzeit heißt und dieses Kommentar. Und ich habe eine Bitte. Okay. Erstens. Ja. Wir sollten Menschen dazu auffordern, wann immer Menschen Kommentar mit das oder dieses sagen, dass wir ihnen, dass ihnen quasi unsere Folge jetzt gezeigt wird. Und zum Zweiten sollen uns Menschen bitte mal vermelden, wenn das passiert ist. Also, wenn jemand irgendwo das Kommentar oder dieses Kommentar sagt, also nicht dieses Kommentars, sondern dieses Kommentar. Also auch ohne Genitiv S möglicherweise. Ich mag jetzt nicht drüber nachdenken, ob es da irgendwie eine komische Verklausulierung gibt, wo du das tatsächlich mal mit Genitiv S hinten dran noch hinbekommst. Mag sein. Ich mag jetzt nicht jeden Konjunktiv durchdenken und jeden Genitiv. Aber es heißt der Kommentar, dieser Kommentar. Und des Kommentars. Und diesen Kommentar. Ja? Ja. Und natürlich diesem Kommentar folgend. So. Aber irgendwo muss das ja herkommen. Also brauchen wir zwei Sachen. Erstens, wir müssen die Quelle finden. Das heißt, auf Deutsch, wir müssen rausfinden, wer das sagt. Wann immer das jemand findet, klippt das und schickt es uns. Quelle nennen, klippen, uns schickt. Und zweitens, jeder dieser Quellen unsere Folge schicken und sagen, es heißt fucking nochmal der Kommentar. Hast du mal ChatGPT gefragt, wo das herkommen könnte? Es würde es wahrscheinlich herbeifabulieren, herbeifantasieren. Ich hab tatsächlich jetzt irgendwie die Google-KI mal irgendwie, und das sagt, ja, in manchen Foren passiert das. Und ich denke mir so, ja, warum? Aber ein Warum kann dir eine KI halt auch nicht erklären, so wirklich. So dieses, warum sind Menschen so dämlich? Wenn spätestens wenn die KI rausfindet, warum Menschen so sind, wird sie es wahrscheinlich. Naja, wollen wir, glaube ich, nicht. Ja gut, also die Google-KI ist sowieso, ich halte mich ja an die grobe Faustregel, wenn die Google-KI was behauptet, dann gehe ich davon aus, dass das Gegenteil wahr ist. Okay. Meine Theorie zu dem Thema übrigens ist ja, also ich halte General ja sowieso für überbewertet. Kein Mensch braucht General, also nur eins. Also wenn man mehrere haben möchte, ist das wieder fancy. Kein Mensch braucht General grundsätzlich, zumindest nicht in der Sprache. Und die General im Deutschen sind ja halt auch irgendwie anstrengend, weil es ist irgendwie das Mädchen, der Baum. Das versteht ja keine Sau. Warum? Naja, das Mädchen ist ja eigentlich nur ein Diminutiv. Du bist ein Diminutiv. Also ist ja wie das Häuschen und das Männchen und also Verkleinerungsformen werden ja immer mit das gebildet. Das Wort Mädchen das hat Bütchen. Seinen Charakter als Diminutiv im Deutschen aber verloren. Das würde heutzutage keiner mehr als Diminutiv einsortieren, außer wenn man sich an die Wortprovenienz heranmacht. Ich glaube deshalb, dass weil das im Deutschen die Genera halt so kompliziert sind und absolut überflüssig nebenbei, kein Mensch braucht grammatikalische Genera, vor allen Dingen der Deutsche nicht, ist das zumindest ein Versuch, da Ordnung reinzubringen, weil es ist ja der Mann, die Frau, das Kommentar. Ein Kommentar ist ja sächlich. Also manchmal ist ein Kommentar ja sogar sachlich, deshalb ist der sehr nah am Sächlichen und deshalb wäre das Kommentar ja eigentlich auch logisch. Also magst du dich nicht anschließen, sondern magst deine Gegenthese fordern, dass alles in Zukunft mit das gebildet wird. Also ich biete dir nur eine Erklärung an, damit du Sinn in dem Ganzen siehst. Grundsätzlich bin ich natürlich immer dafür zu haben, dass Menschen Sprache anständig verwenden. Aber keine Ahnung, wenn Menschen der Meinung sind, jetzt mehrheitlich plötzlich das Kommentar sein Genus wechselt, dann wer bin ich, dem Kommentar zu verbieten, sein Genus zu wechseln? Das muss der Kommentar halt auch für sich selber wissen. Also, dann, ich meine, wir können gerne anstreben, dass jetzt alles sächlich im Neutrum gebildet wird. Also quasi ein Genderverbot für Artikel. Ich würde einfach Artikel abschaffen. Das, wie gesagt, das löst sehr viele Probleme. Das ist ja auch meine Lieblingslösung für, wenn Menschen sich aufregen, so, was soll ich denn jetzt auswählen? Herr, Frau, divers, einfach diese Auswahl abzuschaffen, einfach wegzulassen. Die braucht man grundsätzlich sowieso meistens gar nicht. So kann man auch einfach Artikel weglassen. Mhm. Also, im Grunde das Unbekannte, egal ob es männlich oder weiblich ist, es ist einfach nur noch das Unbekannte. Naja, das Englische hat ja beispielsweise auch nur einen. Also da ist ja das ist ja alles the. Also, man könnte ja im Deutschen dann auch einfach machen, nur noch de. Das Bank. Nee, de Bank. Einfach nur noch das. Nee, ich meine im ja? Ach, de. Ja, ja, einfach nur de. Einfach nur das D stehen lassen. Weißt du, als kleinster gemeinsamer Nenner von der, die und das ist es de Bank. De Mädchen. Dauto. De Maulwurf. Dauto. Studie. Ja. Chip. Ja, weißt du. Krise. Das Gute daran ist, dass Menschen auch, so weißt du, wenn sie dazu gezwungen werden, de Chip-Krise zu sagen, die lernen diesen Glottisschlag auch, dann können sie hinten raus auch wieder gendern. Brutaler Filmflop. Ja. Gerätevorstellung. Ja, also ich finde das klingt aber irgendwie auch doof, weil das klingt immer, als würdest du was sagen wollen und denkst dann nochmal kurz drüber nach. Hausverwaltung. Du wolltest im zweiten Teil über das Jugendwort des Jahres sprechen und kommst mir jetzt mit, das klingt irgendwie aber auch doof. Wieso? Ich bin gerade noch in der perfekten Überleitung zum Jugendwort. Also, ja, für mich klingen diese Jugendwörter auch alle immer doof, aber wer bin ich, über Sprachgebrauch zu urteilen? Weißt du denn, was das Jugendwort des Jahres dieses Jahr wurde? Nein, ich habe noch keinen peinlichen Clip gesehen, in dem Susanne Daubner wieder dazu gezwungen worden ist, die alle auszusprechen. Also, im Jugendwort des Jahres hat sich durchgesetzt das Crazy. Aha, ist es nicht der Crazy? Nein, es heißt das Crazy. Ich dachte mal, und dann das Adjektiv ist crazy. Sonst hätte ich jetzt den Witz gemacht, dann müsste es ja the crazy heißen. Aber das crazy. Das crazy heißt so viel wie, okay, cool. Okay. Nice. Cool. Also, das ist crazy, verkürzt auf das crazy und dann auf ein zur Kenntnis nehmen. Das crazy. Okay. Checkst du? Das ist schon ein bisschen crazy, ne? Checkst du? Hm. Ja, ich check. Checkst du ist übrigens auf Platz 3 gelandet. Ja, die jungen Leute von heute, die kennen halt auch Checks nicht mehr. Deshalb wundert mich das nicht, dass das nicht geschafft hat. Nee, aber nee, checkst du ist halt einfach nur dieses, verstehst du, was ich meine? Also checkst du? Das ist so das, was jetzt die Jugendsprache ausmacht. Also die Jugend möchte auch verstanden werden. Das ist doch schon mal schön. Okay. Und weißt du, was auf Platz 2 gelandet ist? Sehe ich so aus wie ein Jugendlicher. Auf Platz 2 gelandet ist Gunen. Da weiß ich, was das ist. Wir sind explicit gerankt, ne? Ja, ja, klar. Du darfst es gerne erklären, was Gunen heißt. Nein, ich will das nicht erklären. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich, wenn es mir doch aus Versehen rausrutscht, dass das ja, hier erklär es doch einfach, Ziffix. Also eigentlich, nein, ich will nicht. Also hört dafür einen Aufklärungspodcast, Kinder. Ich kann ja nicht alles machen. Also Gunen kommt ja ursprünglich aus der hormonell bedingten Sportszene, nennen wir es mal so. Im Grunde ist es übertrieben viel Masturbieren. Ursprünglich hatte es wohl, glaube ich, irgendwann mal diesen, wie heißt das Hormon, das dabei ausgeschüttet wird? Ist es nicht Testo? Es ist irgendein anderes Hormon, das dabei ausgeschüttet wird, wenn du quasi langfristig irgendwie in diesem Rausch bist. Und das war ursprünglich mal der Weg. In der Zwischenzeit scheint es wohl tatsächlich dahingehend zu sein, dass man einfach nur sagt, naja, der scheppelt sich ständig ein. Okay. Also so hatte ich das mal verstanden irgendwann in Internetkultur. Das ist auch wieder schön, es kommt eigentlich aus so Internetkultur und ist in Jugendkultur rausgewandert. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hat es dabei aber einen Bedeutungswandel mitgemacht und das bedeutet einfach nur noch sich einen von der Palme wedeln, masturbieren, 5 gegen Willi spielen, wie auch immer. Den Jürgen würgen. Ja. Den Jürgen würgen übrigens, hätte man hier in der Gegend Gelegenheit gehabt. Jürgen von der Lippe war ja da, der ist ja auch ein großer Sprachkünstler. Den hätte man dann auch würgen können. Okay, also so viel zur Jugendsprache im preisverdächtigen Bereich. Was mir aufgefallen ist, weil du da sagtest, Wörter, die es jetzt eigentlich so nicht mehr gibt. Eins der Wörter, die wir ja eigentlich nicht mehr so häufig benutzt haben in den letzten Jahren. Kutsche. Was? Kutsche. Oh. Naja, kommt drauf an. Im Hochzeitsbusiness ist es noch ein gängiger Begriff. Ja, aber es sind ja immer weniger Menschen in Deutschland, also wird auch immer weniger geheiratet. Ja, aber die Kutsche ist ja doch im Hochzeitsbusiness selbst immer noch ein Thema. Und fährst du mal nach Wien, so ein Fiaker oder sowas, das ist ja eine Kutsche. Ein Fiaker ist keine Kutsche, es ist ein Fiaker. Habt ihr bei eurer Hochzeitspläne über eine Kutsche diskutiert? Hätte ich dich in einer Kutsche abholen sollen? Nein. Siehst du, also auch im Hochzeitsbusiness ist es nicht mehr das Große. Der Weg zwischen Hochzeitslocation und Restaurant war zu kurz für eine Kutschfahrt, als dass es sich echt gelohnt hätte, weil wir wussten ja auch nicht, wie das Wetter ist, wir wussten ja nicht, wie die Anfahrtsmöglichkeiten dort sein werden, also dementsprechend war das alles nicht so einfach. Aber worauf ich raus möchte ist, es gibt Wörter, die sind in den letzten Jahren immer so ein bisschen verschwunden und es gibt Wörter, die haben sich aus anderen Sprachen reingeschliffen. Mhm. Und du erinnerst dich an den Babo? Nee, aber ich erinnere mich an das Trottoir. Ja, Trottoir ist jetzt ein bisschen älter, aber der Babo ist ja jetzt auch reingewandert in die Sprache. Und also bei mir auf Arbeit sagt keiner Barbon. Bei mir auf Arbeit sagt auch keiner auf Arbeit, aber das ist ein grundsätzliches Problem, das Schwaben mit der Sprache haben. Ja, aber du hast zum Beispiel in die Sprache auch reingerutscht ist der Bro, der aus dem Ollum und aus dem Chabos und was weiß ich was reingerutscht ist. Und du hast auch, da bin ich dann wiederum so ein bisschen irritiert, das Wort Schlampe hat sich ja so ein bisschen ausgeschliffen aus der Sprache. Das wurde ja nicht mehr so häufig benutzt. Es gibt aber einen Nachfolger. Mhm. Und zwar Kachpa. Okay. Das ist einfach Arabisch, glaube ich, für Schlampe entsprechend. Und dann denke ich mir so, na toll, wir hatten jetzt gerade es geschafft, dass dieses Wort so ein bisschen aus der Sprache rausgerutscht ist. Jetzt nimmt man einfach das andere Wort, das so noch möglicherweise kulturell, religiös aufgeladen ist, wo du dann denkst, na supi, die Islamisierung der deutschen Sprache. Oder was? Wir haben es gerade hingekriegt, die Sprache so ein bisschen zu säkularisieren. So ein bisschen das Quatschding da mit Schlampe und was weiß ich, was rauszunehmen. Nö, packen wir gleich wieder rein. Eine Arabisierung ist was anderes als eine Islamisierung und es ist ein wunderhübscher Beleg dafür, aber dass wir die Abwertung von Frauen aus der deutschen Sprache nicht raus verdrängt haben, sondern wir es einfach nur verschleiern. Ich lasse dieses Wortspiel jetzt einfach stehen. Ja. Für mich ist es beides, weil es, ich glaube, es ist halt Migrationsrealität, dass verstärkt Menschen im Stadtbild präsent sind, die den großen Vorteil haben, in Deutschland bilingual aufzuwachsen und dann natürlich auch ihre Wörter mitbringen. Was meinst du? Also die ganzen französischen Wörter sind ja zum einen in die deutsche Sprache reingerutscht, zum einen, weil der Adel ja so gerne Französisch gesprochen hat und zum anderen, weil die ganzen Hugenotten aus Frankreich nach Deutschland geflüchtet sind und dann halt auch ihre Wörter mitgebracht haben und ihre Trottoirs und ihre Parapluies. Ja, aber jetzt müssen wir ganz kurz klären. Arabisierung, klar, aber das liegt ja nur daran, dass dieses lustige Buch über diesen Typen da damals auf Arabisch geschrieben ist. Das heißt, auf Deutsch ist es. Also Islamisierung oder Arabisierung funktioniert ja in beiden Varianten, oder nicht? Nein, ich meine, es kommen einfach Menschen nach Deutschland, es kommen halt zum Teil Menschen nach Deutschland, die einfach Arabisch sprechen. Oder im Notfall ihr Buch auf Arabisch haben, ihr Religionsbuch. Es gibt eine türkische Variante vom Koran, also es ist nicht so, dass der Koran ausschließlich auf Arabisch geschrieben ist. Ja, aber heißt Kachpa auch im Türkischen? Das weiß ich nicht, aber wenn ich das richtig weiß, sprechen die meisten, ist das Syrische eine Variante des Arabischen beispielsweise. Wie heißt es im Syrischen? Ich weiß nicht, aber nein, mir geht es einfach darum, dass das, wie gesagt, da bringen Menschen ihre Sprache mit. Ich würde das jetzt nicht als Islamisierung. Wenn du dich über Islamisierungsthesen unterhalten möchtest, kann ich dich gerne mit Thilo Sarrazin. mir ging es jetzt tatsächlich darum, ich frage mich ja wirklich, liegt es an dem religiösen Ding oder liegt es an der Heimatsprache? Und meine Vermutung ist, ich müsste jetzt nachschauen, was es im Türkischen heißt. Wenn es im Türkischen das eben nicht heißt, dann würde ich jetzt eher dazu neigen, dass man sagen, könnte vielleicht, naja. Es liegt halt daran, dass es gerne frauenfeindlich ist. Und wie gesagt, genau. Wir haben in Deutschland auch Menschen, die halt Arabisch als ihre Zweitsprache mitbringen. Und das nicht wenige. Gut, aber es sind neue Worte hinzugekommen, es sind alte Worte verschwunden, haben wir ja schon geklärt jetzt. Ja. Und das ist auch mit dem Duden passiert. Muss ich jetzt endlich keine Diskussion mehr darüber führen? Das steht aber so im Duden. Naja, es gibt halt Wörter, die im Duden stehen, es gibt Wörter, die nicht im Duden stehen. Oder die nicht mehr im Duden stehen. So, was schätzt du denn, wie viele Stichwörter stehen denn im Duden? Zu viele. Keine Ahnung. Na, hast du so eine Größenordnung? Ich habe absolut gar keine. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass alles über 20 sowieso den menschlichen Vorstellungsgeist übersteigt. Und ob das jetzt 100 oder 10 Milliarden sind, spielt gar keine Rolle. Deshalb, keine Ahnung, 500.000. Na, ist ein bisschen viel. 151.000. Siehst du, sag ich doch. Da jenseits meiner Relation, außer wenn ich auf mein Bankkonto gucke. Ja, Bankkonto ist ein gutes Stichwort. Steht nicht mehr drin. Nee, das sparen wir uns jetzt. Ja, also. Was ist denn eine Darlehenskasse? Eine Darlehenskasse? Eine Bank? Ja. Also tatsächlich eine Kreditbank, um genau zu sein. Also eine Kasse, die dir ein Darlehen gibt. Genau, eine Kreditgenossenschaft quasi. Und das ist rausgeflogen aus dem... Ja, es ist nicht zwangsläufig eine Genossenschaft, aber auch häufig. Ja, ja, also hier für eine Kreditgenossenschaft oder Bank. Ja. Aber ja, also Spar- und Darlehenskasse ist aus dem Duden geflogen als Wort. Ja, also Spar- und Darlehenskasse sagt ja nun auch wirklich niemand mehr. Also zu Recht aus dem Duden geflogen. Bin ich dabei. Weißt du denn, was eine Entamtung ist? Eine Entamtung. Ja, eine Entamtung. Eine Entamtung ist, wenn eine Ente zum Regierungsinspektor ernannt wird. Nein, das ist tatsächlich einfach die Entlassung aus einem Amt. Okay. Und weißt du, was ein Rationalisator ist? Der ist auch aus dem Duden geflogen. Also die Entamtung ist aus dem Duden geflogen. Und ein Rationalisator ist auch aus dem Duden geflogen. Ja, ein Rationalisator. Rationalisator. Nee, keine Ahnung. Fällt mir auch kein lustiges, keine launische Bemerkung zu. Das ist tatsächlich aus diesem lustigen Land, das es nicht mehr gibt. Ein Begriff für das Deutsche Reich, der mit Rationalisierungsaufgaben betraut war, also quasi den Rationalisator in einem Betrieb in der DDR. Also quasi das, was heute eine KI ist. Naja. Oder ein Unternehmensberater. Dann, hier sind übrigens keine großartigen Erklärungen teilweise dabei. Mhm. Aber weißt du, was Bedünken ist? Ist das nicht einfach altmodisch für dass etwas so auf mich wirkt, dass etwas so für mich scheint? Das kann durchaus sein. Ich habe hier keine Erklärung dafür, deswegen dachte ich mir. Es gibt auch diese Formulierung, es dünkt mir und das ist ja quasi, für mich wirkt es so, als ob. Ja, genau. Also hier steht, nach meinem Bedünken bedeutet es nach meiner Meinung. Ah, ja. Gehoben, Komma, veraltend. Weißt du, was ein Frigidär ist? Unser Bundeskanzler. Der Frigidär ist auch aus dem Duden geflogen. Das ist ein Kühlschrank. Frigidär. Schön. Ja, dann auch rausgeflogen ist das Haushaltungswesen. Ja, gut. Das Haushaltungswesen. Dann geht als nächstes wahrscheinlich buchhalterisch den Bach runter. Weiß ich nicht, wieso? Weil das sehr viel Haushaltswesen zu tun hat. Haushaltungswesen. Naja, gut, aber vielleicht ersetzt das eine ja das andere quasi. Wer weiß? Ja. Wer weiß. Weißt du, was auch rausgeflogen ist? Nee. Ich hatte, da hat jemand den Hals nicht mehr voll kriegen können und hatte einen Speckhals. Weißt du, was ein Speckhals ist? Bin eigentlich nicht in diese Folge gekommen, um mich beleidigen zu lassen. Das ist ein Doppelkinn vermutlich. Wahrscheinlich, nein, im Deutschen ist das ja mal, wahrscheinlich ist das ein Schmetterling oder sowas. Der Speckhals. Nein, also es wird wohl als eine Wulst unterhalb des Kinns, aber ich weiß nicht, ob man das als Doppelkinn. Auch aus dem Duden geflogen sind Thunfisch und Spaghetti. Und zwar jeweils ohne ihr H. Die standen jeweils nochmal mit ohne H drin. Also Thunfisch jetzt wieder nur mit H. Sehe ich das richtig? Genau. Und Spaghetti auch nur mit H. Also Spaghetti. Hetti. Ja, also das heißt, also Friedrich Merz ist voll damit beschäftigt, die Reformen, die in Deutschland in den letzten 30 Jahren gemacht wurden, wieder rückzuabzuwickeln. Weil das ist ja auch so ein, dieses H weglassen ist ja auch ein Ausfluss der deutschen Rechtschreibreform. Das finde ich auch so witzig, dass sich deutsche Politik ernsthaft mit damit beschäftigt, wie Menschen sprechen sollen. Und da wundert sich man sich heute, dass wir irgendwelche Gender-Debatten führen in der Politik. Ja, ach, was haben wir denn hier noch an schönen, weißt du denn, was ein Zehrpfennig ist? Das ist wahrscheinlich das Verpflegungsgeld von meinem Chef, das der mir nicht gibt. nee, außer du bist eine reisende Prostituierte. Die einen sagen so, also im Kapitalismus, wer keine reisende Prostituierte ist, werfe den ersten Stein. Gut, auch übrigens rausgeflogen ist ein Luftschiffer. Ja, da gibt's jetzt, also unser Bundeskanzler. Ich finde es lustig. Ja? Unser Bundeskanzler. Ich finde es lustig, denn im Schwäbischen ist jemand, der schifft. Ja. Ja, nicht nur derjenige, der auf einem Schiff ist, sondern auch jemand, der quasi schifft, pullern geht. Ja. Schifft, also pullern geht, solchen geht, schiffen geht. Und wenn jemand Luft schifft, pinkelt er quasi Luft, also ist eine Luftpumpe. Ich bin mir nicht sicher, oder? Ob das ein exzessiv schwäbischer Ausdruck ist. Aber nun sei es. Okay. Auf jeden Fall auch rausgeflogen ist das Wort ertöten. Ertöten. Ja. Okay. Ist jetzt töten verboten im Deutschen? Nee, das der archaische Ausdruck für töten oder umbringen ist einfach ertöten gewesen. Ach du Scheiße. Er hat es sich ertötet oder sowas, keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Formulierung, die man noch in irgendwelchen FATS-Kommentaren findet und sonst nirgendwo mehr. Ja. Jasper von Eisenbockum. Dann gibt es einen Begriff, der hier auch ein selten genutzter Begriff ohne gängige Bedeutung ist, Einkampfern. Okay. Also wahrscheinlich irgendwie mit Kampfer irgendwie versehen, aber. Dann ein schönes Wort, das wahrscheinlich aus dem Englischen oder Französischen reingetragen wurde und jetzt dann wieder herausgetragen wird. Defraudieren. Was könnte denn defraudieren sein? Naja, ein Fraud ist ja ein Betrug. Das heißt, genau. Einen Betrug enttarnen. Genau, also im Grunde ist es ein alter Begriff für Betrügen oder Hintergehen. Ah, witzig. Das D hätte eigentlich. Na, okay. Jaja, dann das Dampfradio ist rausgeflogen aus dem Duden. Das Dampfradio, das ist traurig. Das Dampfradio. Wie muss ich dann jetzt zu meinem Dampfradio zukünftig sagen? Na, du hast ja meistens gar kein Röhrenradio mehr. Da bieten die jetzt natürlich keine Antwort mehr für, ne? Wenn ich jetzt morgen mit meinem Dampfradio ins Geschäft gehe und das Wort nicht mehr im Duden steht, was sage ich denn dem jungen Menschen da, wenn ich dem sage, dass er das bitte reparieren soll, dann guckt er mich verständnislos an und dann kennt er noch nicht mal mehr das Wort, weil das noch nicht mal nachschlagen kann. Naja, altes Röhrenradio. Das ist nicht sehr rücksichtsvoll. Das ist nicht sehr rücksichtsvoll. Wolfram Weimar, intervenieren Sie. Also bedünken heißt übrigens meinen oder glauben. Also mich dünkt oder mich bedünkt. Okay. Ja. Ich meine. Das ist schön. Dann. Ich glaube, da hat J.K. Rowling ihre Finger drin. Das Wort ausgemugelt ist auch verschwunden. Ausgemogelt. Nee, ausgemugelt. Also mit U. Ausgemogelt. Verrückt. Aber es ist der gleiche Hintergedanke, also ausgetrickst, überlistet. Mhm. Auch verschwunden, das schöne Wort koldern. Was könnte denn koldern heißen? Nix Anständiges wahrscheinlich. keine Ahnung, Koldern, Kotzen. Nee, ähnlich, aber nicht tatsächlich. Oben kommen Dinge raus, aber keine Kotze. Spucken. Nee, Koldern ist Poltern oder Lärmen. Also, okay. Dafür gibt es in der Zwischenzeit das schöne Wort Ranten. Ja, oder das schöne Wort Poltern. Genau, Poltern. Koldern, Poltern. Genau. Wird hier auch ja quasi, wie gesagt, erwähnt als alter Ausdruck für Poltern. Dann wieder für deinen Freund Alten Bockum, Chineben. Chineben. Chineben. Okay. Das ist ein archaischer Ausdruck für daneben oder nebenan. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist auch gehoben, veraltend. Und ebenso schön veraltet ist Fletschern. Was ist denn Fletschern? keine Ahnung. Jemandem das Fell über die Ohren ziehen. Nee, tatsächlich ist es viel einfacher. Es ist Fletschen. Okay, also einfach nur noch ein R reingemuckelt, weil es ja irgendwie so zwischen 33 und 45 in Deutschland Mode war, das R überall reinzurollen, hat man da also auch aus Fletschen Fletschern gemacht. Die Hunde sollen die Zähne fletschern. Naja, dann erklär mal, wo das R bei einteigen. Na, es muss ja nicht jedes Wort zwangsläufig irgendwie Lingua Tertia Imperii sein. Einteigen. Einteigen? Was könnte einteigen sein? Naja, das ist relativ einfach. Das ist, wenn ich Pizzaschnecken mache. Weißt du, dann wird Teig ausgerollt, genau. Dann kommt da Käse und Schinken drauf und dann wird das eingeteigt. Genau, da tritt dann der Fall ein, dass du eintrittst oder betrittst. Nee, dann rolle ich Sachen auf, aber... Ja, aber es ist ein veralteter Ausdruck für eintreten oder betreten. Ja, aber der hält zeigen. Ja, der hält das klingt, das klingt, als wäre da das. Mhm. Das klingt, als hätte da irgendwie einer das schon das S wegrationalisiert. Also einsteigen, einteigen, ein. Ach komm, lass streichen wir. Ist ja noch nicht mal mehr ein R drin, das wir streichen können. Ja, aber also da das jetzt aus dem Duden raus ist, kann ich das ja jetzt für meine Bedeutung einfach neu wieder einführen, ne? Genau. Dann auch raus aus dem Duden ist philippisch. Das ist doch wahrscheinlich auch irgendwie, das ist also so ein biblischer Ausdruck. Es gibt doch, was ist eine Philippika im kirchlichen Kontext? Weiß ich nicht. Eine Philippika ist eine leidenschaftliche, heftige Strafrede. Ja, philippisch ist eine scharfe, anklagende Rede. Ah, okay, das gehört tatsächlich in den bildungsbürgerlichen Kanon. Das ist Latt, ja. Na, jetzt nicht mehr, es ist ja abgeschafft worden. Ja, genau. Ja, es gibt ja auch keine klassische Bildung mehr. Die Kinder lernen kein Latein und Griechisch mehr. Also Altgriechisch, Neugriechisch möglicherweise noch, aber kein Altgriechisch mehr. O tempora, o mores. Auch, das ist das Schöne, weil du erinnerst dich als Homosexualität aus diesem ID-10 rausgenommen wurde, also als psychische Störung entfernt wurde. Es ist aus dem ICD-9, glaube ich, raus, in der 9er, also ist, glaube ich, raus, aber nagel mich da nicht drauf fest. Okay, damit war das Problem dann gelöst, dass es nicht mehr quasi eine psychische Störung ist. Man kann aber auch einfach Wörter aus dem Duden nehmen, dann hat man auch das Problem nicht mehr. Und abgeschafft wurde die Präkordialangst. Die gibt's jetzt einfach nicht mehr. Das ist super. Das sind Angstgefühle im Brustbereich. Mhm. Ja, wir sollen ja auch weniger ängstlich sein. Und ich sehe, das ist die Reform des größten Bundeskanzlers aller Zeiten verfangen da. Dann, Per Steinbrück wird's schade finden, aber abgeschafft wurde auch das UMTS-Handy. Ach du Scheiße. Ist rausgeflogen jetzt. Ja. Tja, Zukunftstechnologie einfach weg. Ja, jetzt ist ja Vergangenheitstechnologie. Naja, es ist immer noch eine Zukunftstechnologie. In Deutschland ja, aber nur noch so bedingt. Weißt du, wofür UMTS steht? Ultra, mega, tolle Style. Erinnerst du dich noch, als die UMTS-Lizenzen steigert wurden? Ja, das hat dafür gesorgt, dass der Netzausbau in Deutschland sehr zurückgeblieben ist, weil die halt sehr viel Geld für die Lizenzen erstmal ausgeben mussten. Und hat dann trotzdem zu Kartellstrukturen geführt. Und das Schöne ist, den Finanzminister hat es gefreut, denn der hat darauf natürlich den Haushalt ein bisschen sanieren können. Mhm. Und für ihn standen UMTS für unerwartete Mehreinnahmen zur Tilgung von Steuerschulden. Mhm. UMTS. Schön. Ja. Es ist so viel verschwunden. Ja, ich trauere keinem einzigen dieser Wörter nach. Weißt du denn, was eine Lombardliste ist? Nein. Das ist eine Liste von beleihbaren Wertpapieren. Das ist ein Begriff aus dem Bankwesen. Ja. Im weiteren Sinne. Dann, es ist auch schön, dass es dieses Wort überhaupt gab. Weißt du, was ein Bildschirmlexikon ist? Ich vermute mal die Encarta. Naja, ein digitales Nachschlagewerk einfach. Das ist so. Ja, also die Encarta, klassisch. Ja, das ist ja Zukunftstechnologie. Ich sag's ja immer wieder. Die fallen jetzt alle aus dem Duden aus. Und jetzt, wo wir Fachkräftemangel haben, ist auch rausgeflogen der Ansucher oder die Ansucherin. Sind das diese lästigen Menschen, die einem sagen, dass man hier einen ganz tollen Job in der Zeitarbeit hat und über den man sich gerne mal unterhalten möchte? Nein, das sind immer noch Headhunter. Es kann ja sein, dass es dafür einen deutschen Ausdruck gibt, den man jetzt nicht mehr braucht. Fachkräftesucher. Nein, ein Ansucher ist einfach ein alter Begriff für Bewerbung oder Gesuch einreichender. Okay. Ja. Und das Haushaltungswesen ist übrigens die Hauswirtschaft in der Zwischenzeit. Da siehst du, die Wirtschaft hat sich durchgesetzt. Ja. Also ich finde das auch geil, wenn jedes Haus seine eigene Wirtschaft hätte. Ja. Schön. Ich habe noch drei. Mhm. Eins, was keine Bedeutung hat, aber das kannst du dann gerne übernehmen, wenn du dich mal wieder einteigst. Dann kannst du dir einen Wellensalat gönnen danach. Ja, warum nicht? Ein Wellensalat. Ja. Wellensalat, ne? Klingt doch mal sympathisch. Wellensalat ist, wenn mein Dampfradio mal wieder keinen Empfang hat, dann ist wieder zu viel Wellensalat. Last but not least, ist der Sühnenrichter oder die Sühnerichterin. Was ist denn eine Sühnerichterin oder ein Sühnerichter? Ich habe schon bei diesem Buchtitel nie so ganz verstanden, was. Achso, Sühne ist doch wie Buße, oder? Ja, so in etwa, oder? Dachte ich eigentlich auch. Dachte ich jetzt. Es ist aber ein Schlichter oder ein Mediator. Okay. Ja, das ist schön. Und als letztes habe ich noch zwei schöne Sachen, nämlich die Lassheit und den Saumsaal. Die passen so schön zueinander, Lassheit und Saumsaal. Saum hat wahrscheinlich irgendwas mit säumig zu tun. Ein Saumsaal ist ein Schludri, der ständig Sachen vergisst, versäumt quasi. Aha, und da, du, die Lassheit Saumsaal ist dann? Das ist mein Wort für meinen Freund. Du Saumsaal. Ich fand die beiden Wörter passen so wunderbar zusammen, denn Saumsaal ist ein alter Ausdruck für Mühe oder Anstrengung. Und wenn du Mühe an den Tag gelegt hast oder dich angestrengt hast, dann hast du danach eine gewisse Müdigkeit, also die Lassheit. Okay. Allerdings, und das ist etwas, wo ich schon wieder so ein bisschen stolper, ist, die Lassheit hat auch was mit der Trägheit zu tun. Und die Trägheit ist ja eher Faulheit anstatt Müdigkeit, oder? Ja. Das kann man wohl so sagen. Ich finde meine Variante für Saumdoll aber auf jeden Fall schöner. Ich würde sagen, Jugendwort 2026, Saumsaal, jemand, der ständig zu spät kommt. Ich meine, das hat man in jedem Freundeskreis, das werden auch junge Leute in ihren Freundeskreisen haben. Ich würde sagen, das etablieren wir hier jetzt. Okay. Lass uns noch ganz kurz drüber sprechen, was neu in Duden ist. Ja. Das ist eine relativ kurze Liste, die sie hier offengelegt haben. Eigentlich sind es 3000 Wörter. Okay. Die hier zu, nee, 300. 300 sind raus. Und 3000 sind irgendwie rein. Also ja, es ist auch einfacher, Wörter reinzunehmen, als rauszuschmeißen. Rausgeschmissen haben sie nämlich in der letzten Ausgabe den Hacken-Porsche. Der feiert wieder sein Comeback. Da hat es bestimmt eine Petition von irgendeinem Gerd gegeben oder so, dass der gefälligst wieder in den Duden rein muss. Ich sehe es vor mir. Weißt du denn, was Tahini ist? Was zu essen, das ist hier Dingspaste, Sesampaste, oder? Jetzt ist es auch im Duden. Cool. Zu finden. Cool. Cool, cool. Ja, das ist die Arabisierung des Abendlandes, auf die ich vorhin schon hingewiesen habe. Naja, das ist ja schön. Das ist ja. Ich finde, wir brauchen nicht noch weitere Namen für Schlampe, weil das englisch angehauchte Bitch reicht doch eigentlich schon wieder. Und wenn du dann noch den polnischen Einfluss nimmst mit Kurwa, hast du dann eigentlich schon genügend. Ja, aber ich finde, du solltest auch mal offen sein für andere Kulturen. Ja, und ihre Patriarchat. Also, Humus, also zum Beispiel, wir hatten bisher Humus, den hast du in den Garten geschmissen, jetzt packst du Humus auf den Tisch. Du hast anderes Zeugs auf dem Tisch gehabt und dann hast du noch Tahini dazu getan. Ist doch lecker. Ja. Ist ja okay. Aber ich brauch doch kein Wort, um über die Nachbarstochter Lästereien zu hören. Ja. Nur weil sie jetzt den zweiten Freund innerhalb von 5 Jahren hat. Aber ich finde, es ist doch eine sehr wichtige Integrationsleistung. Weißt du, Deutschland hat eine lange, stolze Tradition in der Herabsetzung und Herabwürdigung und Beleidigung von Frauen. Also ich finde, da gehört es auch zur gelungenen Integration, dass die ihren Teil des Patriarchats einfach auch mit in unsere Kultur reinbringen. Ganz groß. Dann, also, lass mal schauen, was jetzt aufgenommen worden ist. Mal gucken, ob du irgendwas nicht kennst. Also Tahini war jetzt schon das, was irgendwie so am schwierigsten ist. Lass uns mal oben anfangen und du sagst jetzt einfach nur mal, ob du was damit anfangen kannst. Ob du vielleicht auch eine Bedeutung dafür kannst, vielleicht eine Anekdote dazu erzählen kannst. Ja, das wäre eigentlich was für ein komplettes Podcast-Projekt. Wie viele Wörter waren es? 3000? Nee, also ich habe jetzt hier nur ein paar. Gott sei also Dank. Lass mal schauen. Übrigens, rausgenommen wurde auch Cadmium-Legierung, also ja. Macht man jetzt einfach nicht mehr. Ein anderes Wort für Fettsack wäre wahrscheinlich ein Bauchmensch, aber das hat wahrscheinlich doch eine andere Bedeutung, Bauchmensch. Ja, offenbar. Würde ich jetzt auch mal sagen. Also es ist jetzt auf jeden Fall drin im Duden. Schön. Bauchmensch. Schön. Schön. Ja. Wort, das man ständig braucht. Dann. Ja? Wort, das man ständig braucht und auch ständig nachschlagen muss. Ja, also wenn du mal irgendwo nicht Fettsack sagen willst, sagst du jetzt halt Bauchmensch wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Oder Schmetterlingsfresser. Weil ist ja auch Schmetterling im Bauch, Bauchmensch. Mhm. Dann, wenn du eine Wunde hast, machst du ja hier irgendwie so eine Wickelbandage drauf. Mhm. Und jetzt im Duden ist auch Bondage. Schön. Ja, also James hat jetzt seine eigene Wickelkunst, also Bondage. Mhm. James. James Bondage. Ich habe den verstanden, aber der war. Man muss ja nicht alles würdigen. Also, gut, also jetzt wird auf jeden Fall auch Bondage im Duden geführt. Mhm. Finde ich fesselnd, aber okay. Ich frage mich, ob solche Wörter dann irgendwie auch beim Duden irgendwie gefeiert werden, was ist so, wenn Tahini eingeführt wird, gibt's dann auf dem Buffet zur Neuwörter Feier auch Tahini und im Nachbarraum wird dann halt Bondisch dann auch mit aufgenommen wurde, und das ist wichtig, die Corona-Pandemie. Damit ist jetzt höchstrichterlich geklärt, dass es eine Corona-Pandemie gab und dass das nicht nur eine Erfindung von Bill Gates und George Soros ist? Weiß ich nicht. Vielleicht wollte man einfach nur dem anderen Wort entgegenwirken, denn ohne Corona-Pandemie kannst du den Corona-Leugner nicht erklären. Der steht nämlich jetzt auch im Duden. Schön. Ich meine, also Corona-Leugner ist ja auch ein ganz furchtbar verharmlosendes Wort für Personen, die unwissenschaftlichen Schwurbel verbreitet, aber okay. Corona-Leugner, das ist auch so. Gibt es eigentlich auch Tiger-Leugner? Aber egal. Tiger-Leugner? Ja, es gibt, also ein Tiger ist ja genauso eine, also Corona ist ja eine wissenschaftliche Tatsache. Also ein Tiger sind ja auch eine Wissenschaft, also Tiger sind ja auch wissenschaftliche Tatsachen. Schön. Weißt du, was entspannen könnte? Nee. So ein bisschen etwas, was entspannt, entlastet, beruhigt. Bondage. Bondage, total. Also nach dem Bondage muss man sich ja erstmal entspannen und entlasten wieder. Und dafür brauchst du dann etwas, was du bestellen kannst, nämlich ein Entlastungspaket. Steht jetzt im Duden. Ja, kannst du hier, also falls man es nicht auf der Tonspur hat, einfach schweres Atmen meinerseits auf meine Tonspur vielleicht schneiden? Okay. Wenn du... Ich versuche jetzt mal, du kennst dieses Spiel Tabu, man darf diese Wörter nicht nennen, die dahingehend helfen. Eine Naturkatastrophe. Friedrich Merz. Allerdings kein Erdbeben und kein Vulkanausbruch. Immer noch Friedrich Merz. Was kann denn außer Friedrich Merz, Vulkanausbruch und Erdbeben noch unter Naturkatastrophe laufen? Ein Hurrikan. Okay, ein weiter. Tsunami. Ein Erdrutsch. Okay, Faschismus. Erdrutsche werden ja in der Regel von was generiert? Durch Starkregenereignisse häufig. Oder durch schmelzende Gletscher. Genau, also wir haben eigentlich genügend Wörter, um das Wort Extremwetterereignis zusammenzufassen in Naturkatastrophe, oder? Naja, aber jetzt steht auf jeden Fall Extremwetterereignis im Duden. Naja, also ein Erdbeben ist ja eine Naturkatastrophe, aber kein Extremwetterereignis. Ja. Also um verschiedene Sachen wie das, was im Ahrtal passiert ist oder irgendwelche Hangrutsche, wobei die Hangrutsche vielleicht eher nicht, ja doch nach Starkregenereignissen auch, ne? Also Starkregenereignisse, die zu Hangrutschen führen, um die zu beschreiben, ist ja schön. Extremwetterereignisse, kann man das nicht Klimawandelfolge auch einfach nennen? Naja, es heißt jetzt auch, wenn wir Extremwetterereignis, da finde ich, dachte ich auch so, ah, okay, das nächste Wort, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt erst dazukommt, aber weißt du, wer den Zweiten Weltkrieg verloren hat? Japan. Genau, und wer noch? Italien. Ja, wer noch? Die Menschheit und Deutschland. Genau. Und noch ein paar andere Länder. Und außer der Tatsache, dass die Amerikaner und Briten und Franzosen, ja, Franzosen nicht so. Die Franzosen haben nicht gewonnen, aber das ist ein. Nein, aber von Osten kamen die Russen mit Panzern und Armee und von Westen kamen die Amerikaner und Briten mit Panzern und die Franzosen noch mit Armee. Und natürlich waren auch Kanadier und Belgier und Co. dabei. Aber was haben die Amerikaner und Briten denn auch gemacht? Außer zu siegen. Na, außer mit Truppen anzumarschieren. Shows organisiert mit Marlene Dietrich. Genau, aber sie haben auch im Luftraum etwas getan. Sie haben Bomben geworfen. Genau. Und hätte damals die deutsche Wehrmacht ein Flugabwehrsystem gehabt, wie es jetzt erst im Duden aufgetaucht ist, vielleicht hätten sie dann zumindest die Bomber abwehren können. Das Wort Flugabwehrsystem wurde jetzt in den Duden aufgenommen. Tja. Naja, also Systeme gab es früher nicht. Also Flaks gab es schon, aber das waren halt Kanonen, das waren kein System. Ja, ja, aber ich wollte nur sagen, also Flugabwehrsystem ist jetzt aufgenommen worden als. Ja, ja, das ist dazu, ich könnte mich jetzt über die Militarisierung der deutschen Gesellschaft, aber am Ende des Tages, wahrscheinlich steht es im Grimm nicht drin und dann bin ich wieder beruhigt. Okay, es gibt etwas, wir haben schon mal drüber gesprochen. Nee, anders. Männer haben es nicht, Frauen haben es, einen Venushügel. Dafür haben Männer. Also manche. Und keine Ahnung, in den 70ern sah es alles anders aus, in den 80ern auch, in den 90ern verschwand das wieder, in den Nullerjahren und 10er-Jahren auch. In der Zwischenzeit scheint es wohl wieder da zu sein, denn es hat wieder, es wird jetzt in den Duden aufgenommen, Intimbehaarung. Schön. War das jetzt schön zu Intimbehaarung oder schön, dass das Wort wieder da ist? Oder da ist? Das überlasse ich den geneigten Elite-Wombatanten und Elite-Wombatunden zur Beurteilung, wie ich das gemeint haben könnte. Können ja mal ihre Töchter fragen. Die können einfach Leserbrief schreiben, Leserinnenbrief, Entschuldigung. Mit A, also LaserInnen. Keine Nancy-Referenzen in diesem Podcast. Das wäre Phaser, nicht Laser. Okay, Tahini haben wir schon geklärt. Den Hacken Porsche auch. Ja, ein Träumchen. Steht jetzt auch im Duden. Träumchen. Mhm. Mhm. Ja, schön. Wenn du im Ruhrpott dich mit Menschen treffen willst, wo gehst du dann hin? Das kommt drauf an, was ich mit den Menschen unternehmen will, aber. Na, wo trifft man andere Menschen? Also fremde, andere Menschen. In der Shopping Mall. Genau, oder im Bütchen. Am Bütchen, bitte. Ja, am Bütchen, im Bütchen. Nein. Trinkhalle. Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Unterschied. Eine Trinkhalle kann man tatsächlich in der Regel betreten. Ein Bütchen kann man meistens nicht betreten. Also, außer man ist der Verkäufer, der in diesem Bütchen drin sitzt. Deshalb trifft man sich am Bütchen. Also, wir reden aber nicht von Köln, wir reden vom Ruhrpott. Und im Pott war ich schon ganz öfter immer im Bütchen. Ja, das sind aber keine Bütchen. Ja, Bütchen und nicht Bütsche. Also Bütchen. Und man kann sich natürlich auch am Imbiss treffen. Das kann man. Und weil heute ja ganz viel auch gegrillt wird, scheint es da wohl auch den Begriff zu geben, Kontaktgrill. Komm, sag den Leuten Tschüss. Nee, wir haben noch welche. Ja, ist egal. Sag den Leuten einfach Tschüss. Die wollen das also, auch nicht es mehr. Gibt doch den, es gibt den Kontaktgrill. Dann, ein Wort, das es auch reingeschafft hat, ist das Quetschi. Mhm. Würde ich übrigens davon abraten, das zu grillen. Das sollte man auch nicht grillen, auch nicht mit einem Kontaktgrill. Insbesondere damit nicht. So. Du erinnerst dich, früher hatte man noch einen Topf und mit diesem Topf hat man dann Wasser warm gemacht und hat da dann Nudeln reingeworfen oder halt im Notfall asiatisches Getreide. Also Reis. Ja, man kann auch Kartoffeln im Topf warm machen. Bitte? Man kann auch Kartoffeln im Topf warm machen. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man Kartoffeln in einem Reiskocher? Gar nicht, weil es ist ein Reiskocher. Genau. Und deswegen ist auch der Reiskocher ein Duden und nicht der Kartoffelreiskocher ein Duden. Mhm. So. Aber der Reiskocher ist ein Duden. Mhm. Ja. Dann erinnerst du dich an vorhin, da sprachen wir vom Gunen. Ja, düster. Ich weiß nicht, ob das Wort Selbstfürsorge da auch drunter fällt. Es kommt drauf an, ob man sich schon wund geschrubbelt hat oder nicht. Solange gut, aber die Selbstfürsorge. Ja. Ne, hau raus. Ja, also solange bis man sich wund geschrubbelt hat, ist es noch Selbstfürsorge, danach ist es Volksfürsorge. Oder Wundversorgung. Ja, möglich. Ja. Und last but not least, und das darfst du jetzt noch unseren Elite-Wombatantinnen und Elite-Wombatanten genauer erklären, wie das so funktioniert. Das, also ich kenne es jetzt vom Bäcker, da dauert das Ganze 5 Minuten etwa, bis man dann den nächsten Kunden bedienen kann. Deswegen, ein Wort, das auch in den Duden aufgenommen wurde, ist jetzt die Siebträgermaschine. Mhm. Ich sag schon mal Tschüss und das Zeilen erklärt euch jetzt, wie man einen richtig guten Cappuccino damit macht. Viel Spaß. Dafür bist du der viel geeignetere, außerdem weiß ich nicht so genau, was eine Siebträgermaschine mit einem Cappuccino zu tun hat. Denn die Siebträgermaschine ist, wie der Name schon sagt, eine Maschine, die ein Sieb hinter einem herträgt, was sehr praktisch ist, wenn man viele Dinge zu sieben hat. Beispielsweise, wenn man seinen Kompost durchsieben möchte und direkt auf das Feld sieben. Beispielsweise ist eine Siebträgermaschine sehr hilfreich. Wenn ihr gerne eine Siebträgermaschine in meinem Schrebergarten sein möchtet, dann schreibt an schrebergarten@dieelite.org. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.